Erster von David. Jahwe, kämpfe für mich gegen meine Feinde. Kämpfe mit denen, die gegen mich kämpfen. Zweiter, nimm Schild und Rüstung. Steh auf und hilf mir. Dritter, nimm die Lanze und halte meine Verfolger auf. Sag mir, ich bin deine Hilfe. Vierter, die mich töten wollen, sollen sich schämen. Sie sollen weglaufen und traurig sein. Die mir Böses wünschen, sollen enttäuscht werden. Fünfter, sie sollen wie Staub im Wind sein. Der Engel Jahwes soll sie wegstoßen. Sechster, ihr Weg soll dunkel und rutschig sein. Der Engel Jahwes soll sie verfolgen. Siebter, sie haben mir ohne Grund heimlich ein Netz gelegt. Sie haben ohne Grund eine Grube für mich gegraben. Achter, plötzlich soll Unglück über sie kommen. Ihr eigenes Netz soll sie fangen. Sie sollen ins Unglück fallen. Neunter, aber ich werde mich über Jahwe freuen. Ich werde mich über seine Hilfe freuen. Zehnter, ich werde sagen, Jahwe, niemand ist wie du. Du rettest die Armen vor denen, die stärker sind. Du rettest die Armen vor denen, die sie bestehlen. Elfter, böse Zeugen stehen auf. Sie fragen mich Dinge, die ich nicht weiß. Zwölfter, sie tun mir Böses, obwohl ich Gutes getan habe. Sie haben mir viel Leid gebracht. Dreizehnter, als sie krank waren, trug ich Trauerkleidung. Ich fastete. Mein Gebet kam zu mir zurück. Vierzehnter, ich trauerte wie um einen Freund oder Bruder. Ich war sehr traurig, wie jemand um seine Mutter trauert. Fünfzehnter, aber wenn ich falle, freuen sie sich. Sie versammeln sich gegen mich. Fremde und Leute, die ich nicht kenne, versammeln sich. Sie reden schlecht über mich, ohne aufzuhören. Sechzehnter, sie machen sich über mich lustig. Sie knirschen mit den Zähnen gegen mich. Siebzehnter, Herr, wie lange siehst du zu? Hilf mir. Rette mich vor ihrem lauten Geschrei. Rette mich vor diesen bösen Leuten. Achtzehnter, ich will dich in einer großen Versammlung loben. Ich will dich vor vielen Menschen preisen. Neunzehnter, lass die sich nicht über mich freuen, die mich ohne Grund hassen. Sie sollen nicht mit den Augen zwinkern, die mich ohne Grund hassen. Zwanzigster, sie reden nicht über Frieden. Sie denken sich böse Worte aus gegen die friedlichen Leute im Land. Einundzwanzigster, sie öffneten ihren Mund weit gegen mich. Sie riefen, ha, ha. Wir haben es selbst gesehen. 22. Jahwe, du hast es gesehen. Sei nicht still. Herr, bleib nah bei mir. 23. Wach auf. Hilf mir zu meinem Recht, mein Gott und Herr. Führe meinen Fall. 24. Gib mir Recht, Jahwe, mein Gott, weil du gerecht bist. Lass sie sich nicht über mich freuen. 25. Lass sie nicht in ihrem Herzen sagen, ha, wir wollen ihn töten. Lass sie nicht sagen, wir haben ihn zerstört. 26. Alle sollen sich schämen und enttäuscht sein, die sich über mein Unglück freuen. Sie sollen sich schämen, die sich gegen mich groß machen. 27. Lass die jubeln und sich freuen, die wollen, dass ich Recht bekomme. Lass sie immer sagen, Jahwe ist groß, er will seinem Diener helfen. 28. Ich will immer von deiner Gerechtigkeit sprechen. Ich will immer von deinem Ruhm sprechen.